Deutschlandfunk. Corso. Es gibt diese Filme, die Antworten geben, vielleicht sogar auf die ganz großen Fragen. Und es gibt Filme, an deren Ende ganz, ganz viele Fragezeichen stehen. Es liegt wohl immer im Auge des Betrachters, wozu man welche zählt. So sicher auch bei dem neuen Film von Pierre Bismuth. Der Regisseur, Kameramann und Regisseur ist auch schon für den Oscar ausgezeichnet worden. Den gab es für das Drehbuch von Vergissmeinnicht. Und diese Information ist insofern vielleicht ganz interessant, um zu wissen, dass bei Pierre Bismuth die Trennung von Realität und Fiktion nicht immer ganz deutlich ist. Schon der Titel von Bismuths neuem Film »Where is Rocky 2?« führt uns jetzt auch wieder auf eine falsche Fährte. Hartwig Tegelhardt versucht, sich diesem Film zu nähern, ist unterschiedlichen Fährten gefolgt und auch mal den falschen. Am Anfang geht es mit den Sätzen auf schwarzer Schrifttafel ins Grundsätzliche, wenn da zu lesen steht, dass Hollywood nicht nur ein Ort sei, sondern ein Verb. Und dann steht da zu lesen: Du kannst etwas Hollywooden, du kannst alles Hollywooden. Hollywooden. Was das bedeutet, ist am Anfang von Where is Rocky 2 kein bisschen klar. Klar ist nur, dass Where is Rocky 2 nichts mit Rocky 2, dem zweiten Teil von Sylvester Stallones pompöser Boxersaga, zu tun hat. Sondern eher mit Kunst, Wahrnehmung, mit Inszenierung, Wahrheit, Schein, Sein, Anschein, Eindruck, Maske, Trugbild, Täuschung, Fassade, Irreführung, Kulisse, List, Lüge etc. pp. Also, Schritt für Schritt jetzt. Auf einer Pressekonferenz zum Werk des zeitgenössischen Künstlers Ed Ruscha fragt ein Mann Ruscha: Could you tell us where is Rocky number two? Wo Rocky 2 sei. Verblüfft über die Frage, er habe sich damit wohl intensiv beschäftigt, weicht Ruscha aus. Keine Antwort. Aber der Fragende, Filmemacher Pierre Bismuth, lässt nicht locker. In einer BBC-Dokumentation aus den 1970ern war er auf das Kunstwerk des Pop-Art-Künstlers Ruscha aufmerksam geworden. Der hatte einen Felsen aus Kunstharz gegossen und den in der kalifornischen Mojave-Wüste unter anderen realen Steinen versteckt. He made this fake rock and he placed it in the desert. Amongst other real rocks. Eine rätselhafte Arbeit, I'm pretty sure that nobody ever seen this piece. Die niemals öffentlich besprochen wurde und auch nicht in Ruschas Werkkatalog gelistet ist. Nun aber zum Objekt des Begehrens bzw. der Suche wird in Pierre Bismuths Film Where is Rocky 2? And you want to try and find this piece. Damit der Auftritt eines Privatdetektivs, you want to find some artwork he's done? Den Bismuth auf die Spur des mysteriösen Pappmaché-Felsens schickt. Werden wir den zu sehen bekommen im Film? Nächste Frage. Der Privatdetektiv jedenfalls ist eine fiktive Figur, von einem Schauspieler gespielt. Die wie Vincentes und Anthony Peckham hingegen sind zwei reale, also echte Drehbuchautoren, die in Where is Rocky 2 den Plot zu einem Spielfilm entwickeln, der die Story mit dem gefakten Felsen erzählen wird. Yeah, what is in the rock? Something. That's the key. It has to be what's in the rock. Yeah, it's the key to the entire story. And there's something urgent about getting at it. Wenn jemand an dieser Stelle jetzt hier sagt, wie bitte, nochmal, dann kann ich das wirklich sehr gut verstehen, weil die Grenze zwischen echt und falsch, zwischen fiktiv und real, sich in Where is Rocky 2 genüsslich schon aufgelöst hat. Pierre Bismuth übrigens hat seinen Film eine Fake Fiction genannt, weil die Fiktion, die die beiden Drehbuchschreiber in diesem Film über einen mysteriösen Felsen, der kein Felsen ist, entwerfen, mit der Realität eines realen Kunstwerks, eines realen Pop-Art-Künstlers quasi vermischt wird. Was wohl fraglos in der Kunst immer so ist. Was vielleicht aber auch eine Erklärung für den Satz sein könnte, den Pierre Bismuth mit den schwarzen Schrifttafeln seinem Film vorausstellt. Du kannst alles Hollywood. Es gibt übrigens auch eine formidable Explosion in diesem Film, irgendwo in der Wüste. Das nur nebenbei zum Hollywooden. Pierre Bismuth identifiziert seinen Film, wie er in einem Interview sagt, als die Geschichte einer Manipulation, in der wir viel erfahren können über den schmalen Grat zwischen Wahrheit und Schein, Realität und Fiktion und eben Inszenierung. Ein Künstler hat vor 35 Jahren einen Felsen geschaffen, aus Pappmaché, Pierre Bismuth. In Ed Ruschas Atelier war der gefälschte Felsen ein Stück Kunst. Dann, alleine in der Natur, verhielt er sich wie ein echter Stein. Deshalb würde der Filmkontext ihn wiederbeleben und er wäre wieder ein echtes Requisit. Ein bisschen wie die alte Gloria Swanson, die nur durch die Anwesenheit der Kameras in der letzten Szene von Sunset Boulevard als Hollywood-Star wiederbelebt wurde. Pierre Bismuths Film ist ein wunderbares Vexierbild in dem Sinne, wie das Grimmsche Wörterbuch von einem in der Zeichnung verborgenen Betrug einen Scherz redet. Der falsche Felsen, der im Kino, diesem unendlichen Kosmos der Fantasien, zu einem wird, bei dem sich die Frage nach richtig und falsch aufgelöst hat, weil es um anderes, Größeres geht, was den Horizont schon überschritten hat. Kunst? Nächste Frage. Wahrheit? Nächste Frage. Es macht übrigens einen Heidenspaß, den Fragen und Fiktionen von Pierre Bismuth zu folgen. Eine Zeit lang wollte er, sagt der Filmemacher, dass Where is Rocky 2 mit der letzten Dialogzeile aus John Hustons Bogart-Klassiker Der Malteser Falke aufhört. Das ist aber schwer. Was ist das? Das können wir hier, jetzt, an dieser Stelle gerne nachtragen. Das? Ein Stoff, aus dem man Träume macht. Was?